Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 95. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Nach einer abschließenden Betrachtung des von ihm nicht allzu hoch geschätzten Präraphaelismus wendet sich Friedell Walt Whitman, Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson zu. Als Sendungsgast habe ich mit Bennett Walter Goodspeed Jr., einen der heute etwas rar gewordenen Kenner dieser frühen Autoren einer autochthon amerikanischen Literatur, gewonnen. Der Ästhet. Das Ideal der Schule war der Painter-Poet, was aber nicht bloß äußerlich gemeint war. Man verlangte von Künstlern nicht nur, dass er sowohl Maler wie Dichter, sondern auch, dass er beides in demselben Werk sei. Jede Dichtung sollte eine Farbensymphonie sein, und jedes Gemälde ein poetisches Manifest. Dazu kam noch, dass fast allen präraphaelitischen Schöpfungen eine hohe Musikalität ereignete. Im Grunde war es die alte romantische Forderung nach der Vermischung aller Künste, aber es entstand nur ein künstliches Deko. Die Präraphaeliten hatten nur den einzelnen kostbaren Drogen in der Hand, die sie geschickt zusammenschüttelten. Als Rossetti einmal mühevoll gleichzeitig an einem Bild arbeitete und einem Sonett diktete, sagte Whistler zu ihm: "Ich würde an Ihrer Stelle das Bild aus dem Rahmen nehmen und das Sonett hineintun." Delacroix nannte die Präraphaeliten L'École Sèche. Sie gehören, streng genommen, nicht in die Geschichte der Kunst, sondern in die Geschichte der Ästhetik. Sie waren trotz ihren ethischen und religiösen Tendenzen in einem höchsten Sinne unernst, bis hart an die Grenze des Snobismus. Und doch hat, so hintergründig und widerspruchsvoll ist der Gang der menschlichen Geistesgeschichte, der Präraphaelismus über sein Zeitalter eine erstaunliche Herrschaft erlangt. Der galvanisch wiedererweckte Botticelli-Typus drang ins Leben. Die Frauen verloren ihr Busen, ihre Hüften, ihre Wangenröte. Allenthalben erblickte man jene träumerischen, fragilen Gestalten, deren blasse Häupter wie welche Blütenköpfe an den überzarten Strängeln ihrer muden Körper trauerten. Wie kann eine Lüge solche Macht gewinnen? Das Wort Ästhet gehört zu jenen, die, je nachdem man sie ausspricht, eine Schmeichelei oder eine Beleidigung bedeuten können. Was uns betrifft, so möchten wir darin eher das Letztere erblicken. Eigentlich gibt es ja nichts Unästhetischeres als einen Ästheten. Denn was ist ästhetisch? Übereinstimmung mit den Gesetzen des eigenen Organismus. Daher ist die Natur immer ästhetisch. Kolibri und Nachtfauenauge, Lotusblüte und Meduse sind nicht schön, weil sie anmutig, farbenprächtig, apart sind, sondern weil sie ihr Wesen erfüllen. Darum hat auch ein Ochsenfrosch, ein Sumpflattich, ein Dreck und ein feuerspuckender Krater seine eigentümliche Schönheit. Die Besonderheit des Ästheten besteht aber gerade darin, dass er etwas anderes sein will, als ihm im Schöpfungsplan bestimmt ist. Er ist nicht das, was Gott mit ihm gewollt hat. Der himmlische Gedanke, dem er seine Existenz verdankt, deckt sich nicht mit seiner irdischen Funktion. Er täuscht die Form einer Kraft vor, die nicht in ihm wohnt. Er ist ein Glasauge, eine Wachshand. Aber andererseits muss man bedenken, dass der Ästhet, ja sogar der Snob, der extremste Typus des Idealisten ist, den man sich vorstellen kann. Er hat vor sich ein Bild errichtet, dem er mit solcher Inbrunst des Wunsches, gleich zu werden, strebt, dass er es schließlich wirklich wird. Er ist der Schauspieler seines Ideals. Und wie wir bei einem Schauspieler nicht danach fragen, ob er lügt, so vergessen wir auch bei ihm, wenn er nur genug Feuer und Verwandlungskraft besitzt, dass er bloß ein fremdes Kostüm trägt. Wenn er das, was er ambitioniert, mit Vollkommenheit nachahmt, und dies ist allerdings die Voraussetzung, so verkörpert er so gut wie jeder andere einen der vielen Grundrisse der menschlichen Varietäten, nämlich die platonische Idee des Menschen, der ganz in der Fantasie lebt. Nichts, was er ist, tut, lässt, ist wahr, weil er nämlich mit dem Leben dichtet. Die Realität geht ihm nichts an, denn er mag sich seine eigene. Er ist ein kleiner Souverän, oft ein recht armseliger, aber zumindest unsere Rührung können wir ihm nicht versagen. Dieses Problem der Lebenslüge, die zu Lebensflamme wird, hat bekanntlich Ibsen unsterblich gestaltet. Aber wenn wir ganz auf den Grund zu blicken versuchen, so ist eigentlich gar nicht Hjalmar der Held jenes Dramas, sondern der alte Ekdal, worauf ja auch der Titel hinweist. Mit der Kraft der Sehnsucht hat er die Dachkammer in einen geheimnisvollen Forst der Wildente in das Symbol aller Jagdabenteurer verwandelt. Ist der Unterschied zwischen ihm und einem Nimrod nicht die bloße Differenz zweier Aspekte, die vor dem Geiste ebenso gleichwertig sind wie ein Körper und seine Projektion im Hirn des Geometers? Ist er ein König oder ein Narr, ein Snob oder ein Dichter? Wenn wir es so betrachten, so können selbst Wachshand und Glasauge Leben bekommen, sobald wir es nämlich hineintragen. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Musen den Ästheten nicht verdammen, sondern bloß nachsichtig belächeln. Whitman and Thoreau. Auch jenseits des Ozeans produzierte das Anglosachsentum neuartige Formen. Der erste, der die Welt Amerikas mit eigenen Akkorden besang, war Walt Whitman, ein wildes, riesenförmiges, ja barbarisches Naturgewächs, das auf dem rauen, fetten Boden seines Landes ungepflegt und lange Zeit unbeachtet emporschoss. Whitman hatte als echter Amerikaner alle Berufe und keinen. Er war Laufbursche, Buchdrucker, Dorfschullehrer, Zimmermann, Rechtsgehilfe, Redakteur, im Bürgerkrieg freiwilliger Krankenpfleger. In 1855 erschienen die Leaves of Grass, von ihm selbst gesetzt und in meergrünes Leinen gebunden, ein Heft von noch nicht 100 Seiten, das seinen späteren Ruhm begründete. Seinen Titel und Inhalt erklären die Wörter: Ich glaube, ein Grashalm ist nichts Geringeres als das Tagwerk der Sterne. Es sind Gedichte, wie die Psalmen Gedichte sind, Eruptionen, deren Poesie in ihrer Kraft und Ursprünglichkeit liegt. Camarado, das ist kein Buch. Wer dies berührt, berührt einen Menschen. Die schöpfen ihre Macht aus ihrem völlig neuen Ton und eine sehr erfrischende Umbildung, die nichts von Hemmungen der Form und der Logik weiß. Ihr Grundgefühl ist eine Art rabiater Pantheismus und trampelnder, trompetender Organismus. Ich bin, wie ich bin. Wenn's niemand auf der Welt bemerkt, so sitz ich zufrieden da. Und wenn's die ganze Welt bemerkt, so sitz ich zufrieden da. Für mich ist jede Stunde des Lichts und der Finsternis ein Wunder. Jeder Kubikzentimeter Raum ist ein Wunder. Jeder Quadratmeter Erde ist besät mit Wundern. Jeder Fuß des Erdinnern strotzt von Wundern. Man sagte von ihm, er habe das Äußere und Betragen eines Elefanten. Und so ist er auch als Dichter urwaldhaft, gutmütig, weise, humorvoll, überlebensgroß, im Zimmer nicht zu brauchen. Der geistige Mittelpunkt Nordamerikas war Massachusetts. Von dort aus hatte schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Pfarrer Jonathan Edwards durch seine Philosophie richtungsgebend gewirkt, die im Anschluss an Augustinus und Malebranche alle Geschehen als God's Actings betrachtete. Wir vermögen, lehrte er, alle Dinge nur durch Gott und in Gott zu sehen. Dort lebte auch Henry David Thoreau, zuerst als Kuhjunge, später als Bleistifterzeuger, schließlich am Walden Teich, 1,5 Meilen südlich von Concord, in seiner selbst gezimmerten Hütte aus Weißtannen. Vögel setzten sich auf seine Hand, Eichhörnchen aßen aus seiner Schlüssel, Schlangen wanden sich um seine Beine, Fische ließen sich von ihm aus dem Wasser nehmen, Wild suchte bei ihm Zuflucht. Er erinnert darin an Franz von Assisi, dessen bruderliches Leben mit den Tieren helle Köpfe, die sich nichts vormachen lassen, in das Reich der Legende verwiesen haben. Hier aber haben wir mitten im erleuchteten Zeitalter der Mitrailleuse, des Clearingverkehrs und der Vivisektion einen beglaubigten, ganz ähnlichen Fall, der sich zweifellos vervielfältigen ließe, wenn die Menschen etwas weniger gefräßig und geldgierig wären. Die Frucht dieses zweijährigen Bundes mit der Natur war Thoreaus Buch Walden or Life in the Woods. Als Motto könnte ihm der Vers dienen, I cannot come nearer to God and heaven than I live in Walden even. Ich bin nicht einsamer, sagt Thoreau, als der Seetaucher, der dort auf dem Teiche so laut lacht. Nicht einsamer als der Waldenteig selbst. Welche Gesellschaft hat denn diese einsame See? Und doch spiegelt sich nicht Trübsinn, sondern Himmelsheiterkeit in dem Azur seines Wassers. Die Sonne ist allein, Gott ist allein, aber der Teufel ist sicher nicht allein. Der hat viel Kameraden. Der ist Legion. Ich bin nicht einsamer als eine alleinstehende Königskerze, als ein Löwenzahn auf den Wiesengrund, als ein Bohnenblatt, ein Sauerampfer, ein Pferdeflieger, ein Hummel. Wundervoll ist Thoreaus Gabe, in der Charakterologie vom Naturgeschöpfen so einzudringen, dass er sie zu seinen, ja zu unseren intimsten Bekannten werden. Die Goldbirke hat mit der Schwarzbirke den süßen Bärenduft gemeinsam und mit der Kanubirke die lose, ausgefranste, quastige Rinde. Der Wipfel ist besenartig, wie bei der Schwarzbirke, die Rinde von wunderbar zarter Goldfarbe und im senkrechten, klaren, glatten Zwischenräumen von Stammer weggekräuselt, als ob ein Hobel nach oben geführt worden wäre. Der Anblick dieser Bäume bewegt mich mehr als kalifornisches Gold. Die Goldbirke ist die blonde, flachshaarige, goldlockige Schwester der dunkelhaarigen Schwarzbirke. Gesund und munter fasst sie Fuß und gürtet sich im sumpfigen Boden, ein Baum im Negligé. Daneben fließt burgunderfarbig ein Bach auf eisenroten Sand im dunklen Moor, Moorwein. Eine junge Katze ist so beweglich, dass sie fast doppelt erscheint. Das Hinterteil ist ein zweites Kätzchen, mit dem das Vorderteil spielt. Sie entdeckte erst, dass ihr Schwanz ihr gehört, wenn sie auf ihn tritt. Sie springt auf den Stuhl, stellt sich auf die Hinterfüße, um zum Fenster hinauszuspähen, und betrachtet sich still die nähen und fernen Gegenstände, erst auf die eine, dann auf die andere Seite schauend, denn sie sieht so gern zum Fenster hinaus, wie jedes Frauenzimmer. Hier und da biegt sie die Ohren zurück, um zu hören, was im Zimmer vorgeht, und die ganze Zeit über berichtet ihr beredter Schwanz von Erfolg und Fortschritt der Inspektion. Emerson. Thoreau verachtet alle Tradition. Manche Leute, sagt er, schrien uns in die Ohren, wir Amerikaner, ja wir modernen Menschen, überhaupt seien geistige Zwerge, verglichen mit dem Alten oder nur mit dem Zeitalter der Elisabeth. soll ein Mann hingehen und sich aufhängen, weil er zu der Klasse der Zwerge gehört? Oder soll er nicht lieber trachten, der größte Zwerg zu werden, der er überhaupt sein kann? Es ist ganz gleichgültig, ob ein Mensch reift wie ein Apfelbaum oder wie eine Eiche. Warum soll er seinen Frühling zum Sommer machen? Sollen wir mit uns täglicher Mühe einen Himmel von blauem Glas über unsere Häupter errichten, bloß damit wir, wenn's fertig ist, durch ihn zum wahren Himmelsäther emporblicken können? Hierin berührt er sich mit seinem Patron Emerson, der übrigens seine eigenen Gedanken ebenfalls Kinder des Waldes genannt hat. Concord in den Vereinigten Staaten, schon dadurch berühmt, dass sein Einwohner den Engländern in 1775 den ersten bewaffneten Widerstand leisteten und damit das Signal zum Befreiungskrieg gaben. Die Geburtsstadt Thoreaus war auch der Ort, der in Emersons Leben die Hauptrolle spielte. Er ist zwar nicht dort geboren, aber seine Familie stammte von dort. Sein Großvater befand sich unter den Aufständischen und er verbrachte dort mehr als die Hälfte seines Lebens. Auch Emerson hält nichts von Dogmen und Überlieferungen. Er sagt, er wolle niemals von einer Sache feststellen, ob sie wahr oder falsch sei. Er wolle im Gegenteil gar nichts feststellen, sondern alles verrücken. Hierin weist er wieder seinerseits auf Montaigne, mit dem ihn auch die lockere Form der Darstellung, der Realistik der Diktion und der leidenschaftliche Drang, durch den Schleier der oberflächlichen Alltagsmeinungen an den wahren Sinn aller Lebensverhältnisse vorzudringen, gemeinsam ist. Und er selber sagt nach den ersten Lektüre der Essays, es sei ihm, als habe er in irgendeine Präexistenz geschrieben, doch darf man andererseits nicht übersehen, dass Montaigne im höchsten Sinne war, was Nietzsche unter einem guten Europäer versteht. Etwas, das Emerson nicht einmal von Hörensagen bekannt war. Auch mit Carlyle pflegt er oft zusammen genannt zu werden. Und man braucht in der Tat nur seine Representative Men mit Carlyles Hero Worship zu vergleichen, um die Ähnlichkeit, die bis in die äußere Architektonik geht, sogleich zu erkennen. In dies bestehen auch große Verschiedenheiten. Emerson war die harmonischere und ausgeglichenere, aber auch die weichere und zerfließendere Natur. Beide wirken nach der Art einer Naturkraft, nur dass der elementare Impetus Carlyles einem wilden Gewässer gleicht, das über die eigenen Ufer tretend alles mit sich fortreißt, während Emersons Geistesrhythmus mehr an das sanfte Dahingleiten eines Wiesenflusses erinnert, der sich langsam und friedlich sein Bett gräbt. Etwas von Prediger hatten beide, aber Emerson ist kein ungestümter, zorniger Prophet wie Carlyle, sondern mehr ein milder, überredender Pastor. Sein konzilianter Optimismus enthielt nicht selten, besonders in den späteren Schriften, etwas Mondschein, wie Carlyle es in seinen letzten Lebensjahren zu bezeichnen pflegte. Emerson vermag so gut wie Carlyle allem, was er sagt, den beziehungsreichen Charakter des Unendlichen zu geben. Aber der grenzenlose Ozean, in dem wir uns bei ihm befinden, enthält im Ganzen zu wenig Salz. Wir schwimmen in einem Meer von Süßwasser. In der Vorrede, die Carlyle 1841 zu Emersons Essays schrieb, nannte er diese »A True Soul's Soliloquy«. Keine der Schriften Carlyles könnte man einen Monolog nennen. Er spricht immer zu einer fiktiven Menge. Es ist zwecklos, ja unmöglich, Emersons Philosophie zu reproduzieren oder zu erläutern. Denn wie ein Kristall oder eine Landschaft beschreibt und kommentiert er sich selbst. Seine Sätze sind da, unvorbereitet, undiskutierbar, gleich Matrosensignalen aus einer nebelhaften Tiefe. Er trat zu einer Zeit auf, wo Amerika bereits vor der Gefahr stand, völlig amerikanisiert zu werden, und setzte gegen die Realität der Maschine die Realität des Herzens. Aber ein Mann, der alle mühsam errungenen Wirtschaftlichkeiten vor das Forum des Gedankens und des Glaubens ruft, wird keineswegs ein Träumer, ein Grübler sein dürfen, der als Ersatz für Dampfmehl und Gefrierfleisch, Fernsprecher und Setzmaschine ein paar armselige Luftschlosser anbietet, sondern wird mitten aus dem Realismus des wirklichen Lebens heraus seine höheren und reichen Weltansichten entwickeln mussten. Dies gibt Emersons Physiognomie ihren besonderen Charakter. Er ist Amerikaner und schreibt für ein Volk von Self-Made Men. Er ist der Philosoph der neuen Welt. Er sieht die Dinge mit dem gesunden, kerzengerade Blick eines Menschen ins Gesicht, der nicht durch gelehrte Überlieferungen eingeschüchtert ist und für junge Köpfe denkt. Er wird niemals abstrakt, sondern nimmt seine Beispiele und Gleichnisse aus dem Reichtum des täglichen Lebens, das er von Grund aus kennt. Seine Sprache hat die Bilderkraft eines Menschen, der nicht nach Bildern sucht. Es ist schwer zu sagen, ob Emerson mehr Idealist oder mehr Naturalist war. Die ganze philosophische Strömung, die von ihm ausging, wird zumeist Transzendentalismus genannt. Man kann den Namen akzeptieren, wenn man ihm nicht die besondere Bedeutung gibt, die er seit Kant besitzt. Denn über das Problem der Erkenntnis hat sich Emerson im Ganzen wenig Gedanken gemacht. Künstlernaturen pflegen diese Frage ja meist zu übergehen. Selbst Goethe hat sich bekanntlich nicht viel um sie gekümmert. Man kann indes wohl sagen, dass Emerson philosophischer Idealist war. Er hatte nämlich das, was man das transzendentale Organ nennen könnte. Er wusste und fühlte, was alle tiefer veranlagten Naturen fühlen, dass die Realität für den Menschen etwas Unerreichbares ist. Aber er war zu dieser Weltansicht nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen gelangt, sondern aus Gefühlsgründen. In seinem Essay Experience lautet eine der schönsten Stellen: Wenn ich nicht irre, ist es Boscovich, der herausgefunden hat, dass die Körper sich niemals berühren. Nun also, die Seele berührt auch niemals ihre Gegenstände. Ein uferloses Meer wirft seine stillen Wogen zwischen uns und die Dinge, nach denen wir streben und mit denen wir umgehen. Auch der Schmerz lehrt uns die Idealität der Welt. Vor 2 Jahren starb mir ein Sohn und heute scheint es mir, als hätte ich damals ein schönes Landgut verloren. Nicht mehr. Näher kann ich mir die Sache nicht bringen. So ist's mit allen meinen Unglücksfallen. Sie reichen nicht an mich heran. Ich bin voll Kummer drüber, dass Kummer mich nichts lehren kann. Dass er mich keinen Schritt weiter in die Geheimnisse der Natur führt. Auf einem Indianer lastete ein Pflug. Kein Wind dürfte für ihn blasen. Kein Wasser für ihn fließen. Kein Feuer für ihn brennen. Der Fall dieses Indianers ist unser Fall. Unsere teuersten Erlebnisse sind ein Sommerregen und wir sind wasserdichte Mäntel, von denen jeder Tropfen abfließt. Nichts ist uns gelassen als der Tod und wir blicken auf ihn mit einer gewissen grimmigen Befriedigung, indem wir uns sagen, da ist doch einmal was Positives, das uns nicht foppen wird. So hat Kant niemals gesprochen. Er hat den Phänomenalismus so sicher begründet, dass niemand ihm wieder umstoßen könnte. Aber nachdem er dieses Geschäft energisch und gründlich besorgt hatte, ging er ruhig an seine wissenschaftliche Arbeit wie irgendein eingefleischter Positivist. Er hatte sich gleichsam nur salviert. Emerson hat niemals daran gedacht, den Idealismus theoretisch zu fundieren. Aber obgleich er gegen Kant gehalten ein naiver Empiriker ist, geht doch durch alle seine Schriften ein tief phänomenalistischen Unterton. und einer Linie von diskreten Skepsis lässt sich noch an seinen apodiktesten Behauptungen erkennen. Er ist absolut Impressionist in seinem Stil, seiner Komposition, seinem Denken. Er bringt seine Gedanken nicht in einem bestimmten logischen oder künstlerischen Aufbau vor, sondern in die natürlichen und oft zufälligen Anordnungen, die sie gerade in seinem Kopf verhabe. Er kennt nur provisorische Meinungen, Augenblickswahrheiten. Er opfert niemals die Wahrheit, auch nur einen einzelnen Wortes, Satzes oder Gedankens der Architektonik des Ganzen. Dinge wie Disposition, Einleitung, Übergänge gibt es bei ihm nicht. Er beginnt irgendeine Ansicht zu entwickeln und man glaubt, er werde sie nur systematisch weiterspinnen, von allen Seiten beleuchten, gegen mögliche Einwände verschanzen. Aber plötzlich springt irgendein fremdes Bild, Gleichnis, Epigramm oder Aperçu, das ihm gerade einfällt, mitten in die Gedankenkette und das Thema dreht sich von nun an um ganz andere Gegenstände. Er hat einen seiner Essays, Considerations, by the way, genannt, aber man könnte alles, was er je geschrieben hat, ebenso betiteln. Form und Zusammenhang seiner Gedanken sind ihm gleichgültig. Wichtig ist ihm nur die Geisterstimme, die in ihm ruft. Man kann Emerson nicht widersprechen. Seine überzeugende Kraft beruht ja eben darauf, dass er alles aus seinem inneren Diktat schöpft und nichts dazu tut. Er hält still, lauscht auf sein Herz und schreibt mit. Lieber Ben, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bist du Egon Friedell schon mal begegnet oder war das die erste Begegnung? Das war meine erste Begegnung. Und wie ist es dir ergangen mit diesem Text? Ich fand es sehr schön, es war interessant, die amerikanische Könige der Literatur, könnte man fast sagen, zumindest aus dem Zeitalter, Whitman, Emerson und Thoreau, aus der Perspektive eines Europäers zu sehen. Beim Lesen war ein gewisser Rhythmus schwieriger für mich zu erkennen, obwohl zum Teil ist das sehr, sehr schön, glaube ich, beschrieben. Hatte diese Beschäftigung mit dem Text Lust gemacht, mehr Friedell zu lesen? Eventuell. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist das gewisse musikalische Natur der Prose. Bis jetzt habe ich Erfahrung mit solcher deutschen Prose, eher das Gefühl, wegzukommen mit einem Mund voll Staub. Dieses Mal war es doch, obwohl ein bisschen holprig, muss ich zugeben natürlich, doch in gewissen Sektionen, gewissen Teilen in den Rhythmus gefunden. Und ich fand das schon sehr schön. Ich kann mir vorstellen, durchaus weiter mit Friedell zu probieren. Du hast dich mit der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Ja, das stimmt. Ich habe eine recht große Sammlung zu Hause. Ich habe sogar Walt Whitmans great work, The Leaves of Grass. Es ist etwas anspruchsvoller zum Lesen. Weil Walt Whitman ist primär ein Poet, also ist der Stil, wie das beschrieben ist, ist sehr rhythmisch und gleichzeitig, sage ich mal, anspruchsvoller. Nicht den klaren Prose, das man kennt von einem Emerson oder einem Thoreau. Wobei Thoreaus Prose ist eigentlich sehr einfach und linear. Das wäre zu empfehlen für einen, der hineinschnuppern will. Thoreau schreibt in einer Art und Weise, die sehr verständlich ist und sehr linear. Wobei Emerson, ich würde sagen, er ist der größte Literat von alle drei. Und er schreibt wieder in einer sehr akademischen und sehr profunden Englisch. Friedell sieht Walt Whitman als literarische Urgewalt. Würdest du dem zustimmen? Als Amerikaner sehe ich das anders. Das hat mich etwas überrascht, die Beschreibung von ihm als Elefant und so riesengroß und so. Eine richtige Paul Bunyan, wie es klingt aus Friedels Sicht. Nur als Amerikaner habe ich ihn wesentlich sanfter im Bild. Doch ein großer Mann, also es stimmt auch, dass er groß war. Es stimmt, dass er sehr viel gewandert ist. Das war zum Teil aus Zwang, weil er hat einen Bruder war in den US-Bürgerkrieg verwickelt als Soldat. Und er hat sich so Sorgen gemacht um seinen Bruder, dass er nach Süden gewandert ist, um den Spuren seinen Bruder zu finden, aufzuspüren. Und aufgrund dessen ist diese Krankenpflege geschickt, der freiwillige Krankenpfleger. Er wurde aber der schlimme Krieg vor Augen geführt dadurch. In Endeffekt hat er auch seinen Bruder gefunden. Also es ist eigentlich eine sehr nette Geschichte. Nur er war, ist auch erwähnt, von Fedele war nicht sehr erfolgreich. Er hat lauter kleine Jobs gehabt und so, also nie wirklich viel Geld. Sprich, diese Reisen hat er gemacht quasi zu Fuß. Dadurch entsteht doch ein sehr, sage ich mal, fast primitiver Eindruck eines Menschen. Nicht der gleiche mit anderen Literaten, die mit sehr guten Bildung, gutem Haus aus einem anderen Umfeld kommen. So Walt Whitman was a very, ist in Englisch auszudrücken, down-to-earth guy. Sprich, er war sehr erdnah und sehr nah an sag ich mal, der Durchschnittsmensch in Vergleich zu den anderen, die sehr philosophisch waren und eher akademischer in ihren Ansatz. Gilt er in Amerika auch so als der Ursprung der amerikanischen eigenständigen Literatur? Well, America, wie soll ich das beantworten? Sicher in gewisse Kreisen. In gewisse Kreisen, in den Literaturkreisen und so. Aber als Alltagsamerikaner gilt er schon lange nicht mehr. Erstmals ist es eine sehr anspruchsvolle Poesie, was er schreibt, das, ich würde sagen, die meisten Amerikaner heutzutage nicht genießen könnten. Es ist eben nicht länger menschennah in dem Sinn. Weil die Zeiten sich geändert haben. Die Zeiten, die Ausdrucksweisen und die Sichtweisen auch zum Teil. Nur da er sehr naturnah und sehr, sag ich mal, an die notwendigen Sachen des Lebens gebunden sind, ist es nach wie vor etwas, der zumindest rein theoretisch die Durchschnittsamerikaner ansprechen könnte. Nur ist leider ziemlich in Vergessenheit geraten. Friedel schreibt, dass Whitman alle Berufe und keinen Beruf hatte. Da schwingt so ein bisschen dieses Bild vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit. Wie weit ist das eine Legende oder war das damals so? Ich schätze, in Whitmans Fall ist es auch so in Amerika immer gewesen, Land of Opportunity. Das bedeutet, im Land der Möglichkeiten muss man Möglichkeiten nachgehen. In dieser Zeit waren da wenig Möglichkeiten vorhanden. Sprich, er war ein sogenannter Jack of all Trades aus der Not heraus. Nicht, weil er meinte so sehr, dass er jetzt ein Lehrer sein möchte oder er jetzt. Er hatte eine Zeit lang zum Beispiel eine Zeitung gehabt, eine selbst gegründete Zeitung. Von seiner ursprünglichen Zeitung ist nichts mehr übergeblieben. Also es gibt keine gedruckten Werke aus dieser Zeitung. Das wurde von einem anderen übernommen. Und dann ist er letztendlich als Typesetter eingesetzt worden. Setzer. Also quasi von Eigentümer, auch wenn es eine sehr kleine Zeitschrift, zu Typesetter versetzt zu werden, war sicher nicht für immer angenehm. Auch in der Lehrerrolle hat er gewisse Schwierigkeiten mit der Anpassung wohl. Und letztendlich die ganze Geschichte durch den Krieg und so weiter. Seine Berufung war ganz eindeutig The Leaves of Grass. Das war der Ausgangspunkt für seinen literarischen Erfolg. Und er war wohl prädestiniert, das zu machen. So, ich würde sagen, anstatt Allzwecksmensch, ist er vielmehr einer, der auf der Suche auf seinem Weg vieles entdeckt hat. Wie steht's mit dem Bild, das Friedel von Thoreau zeichnet? Das finde ich viel genauer. Also bei Thoreau, eben wie auch vorher gesagt, Thoreau ist einfacher gestrickt. Thoreau ist einfach ein Mann mit einer guten Ausbildung, der eine Auszeit sich gegönnt hat und hat sich 2 Jahre zurückgezogen auf diesen ganz abgelegenen Teich im Wald und die Natur sehr intensiv beobachtet. Der hat es zu einer Lebensphilosophie auch gemacht. Das ist ein wunderschönes Werk zum Lesen, nämlich sehr einfach und sehr erläutsam, es ist fast zen-artig, seinen Zugang. Das bringt, glaube ich, Friedel recht gut, diese Naturnähe, auch die Quotes, die Texte, die er aussucht, finde ich, zeigt es sehr gut, die sind sehr gute Beispiele, von wie Thoreau tatsächlich gedacht hat. Das fand ich eigentlich am besten von den 3 Beschreibungen. Na, dann kommen wir doch gleich zum 3., zum Emerson. Was hat dir da nicht so sehr gefallen? Well, ich würde nicht sagen, dass es mir weniger gefallen hat, weil Emerson kategorisierte er als Literat von Anfang an. Er hat sehr viel des Predigers und in der Verbindung mit Carlyle und Emerson. Was mir weniger gefallen hat an das, es ist relativ abstrakt. Die sind Ideen und Schriftsteller, die sind so anspruchsvoll. Die haben so viele Texte geschrieben, also alle beide. Emerson kenne ich besser als Carlyle. Und Emersons Essays sind literarisch sehr anspruchsvoll. Also die sind auch sehr interessant zum Lesen, aber halt mit dementsprechendem Vokabel und dem Satzbau, das man erwartet in so einer richtigen Hirnliteratur. Das ist im Vergleich zu einem Whitman, der wo alles Poesie ist, auf einer poetischen Ebene, und Thoreau, was einfach eine sehr gerade, fast kinderleichten Prose darstellt. So Emerson, dieser anspruchsvolle Literat, ich finde, Friedel bezeichnet ihn richtig, ist quasi der Vater dieser amerikanischen Idealismus von einer akademischen Perspektive. Er beschreibt der Welt und seine Philosophie in einem peniblen Detail, der beim Thoreau zum Beispiel fehlt. Sprich, Friedel bringt das auch recht klar, nur die Thematik ist schwierig. Und vor allem, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut war, ihm gegenüber von Carlyle zu stellen. Es ist auch so, dass die sind nicht so alltagsbekannt, wenn man sagt, ein Carlyle, ein Emerson, ein normaler Mensch sagt das nichts. Man musste eigentlich es zuerst lesen, um zu beurteilen. Und Emerson ist schwer genug. Carlyle und Emerson, um darauf zu kommen. Carlyle ist für Friedel ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Autor, bei dem auch der Geniegedanke, das Heldentum eine sehr große Rolle spielt. Ist das bei Emerson auch so? Nein, bei Emerson ist es ähnlich, der Ansatz ist ähnlich bei Thoreau. Es ist eine sehr naturnahe. Auch macht es seinen Schrift auch anspruchsvoller, in den er folgt keine richtigen Strukturen, sondern er lässt seine Gedanken fließen. Und dieser Gedankenfluss ist manchmal schwer nachzuvollziehen, weil er eben bekannt ist eigentlich für sprunghafte Themenwechsel. Und es ist komischerweise dadurch, weil er halt das als authentisch oder auch als wichtig, wie der Gedankenprozess natürlich abläuft, anstatt es quasi alles so in einer verpackten Struktur zu präsentieren, lässt er absichtlich quasi seine Gedanken seinen Lauf. Sprich, deswegen hat er anstatt einen Buch oder ein Gedicht oder so geschrieben, hat er alles oder primär nur Essays geschrieben. Essays sei ein Schriftstück, die einen Gedankengang entsprechen. Friedel war zwar selbst durchaus traditionsbewusst und hat sich selbst in Traditionen gesehen, allerdings hat er auch sehr geschätzt den Bruch damit. Und ich habe den Eindruck, dass er da mit einem gewissen Neid auf die amerikanischen Autoren geblickt hat, die sozusagen nicht ganz von null, aber doch sehr neu anzufangen hatten, weil es einfach eine Tradition in dem Sinn gar nicht gab. Well, richtig. Natürlich, well, es gab schon eine Tradition, weil wir kamen, sage ich mal, großteils aus England, also die englische Literatur, wie es in Großbritannien geschrieben wurde, von some contemporaries are like Conan Doyle or Dickens. So es gab was, es kam nicht aus dem Nix, aber natürlich die amerikanische Experience, the American experience, die amerikanische Erfahrung war eine andere. Also auf einmal war die Literatur in einem anderen Kontext und es ist eben dieser Kontext, der anders ist, nicht das Schreiben an sich. So im Zuge dessen, das sind drei Schriftsteller, die alle drei verschiedene Wege gegangen sind. Ich würde sagen, dass der Emerson ist sehr nah an die britischen, zumindest in seinem Schriftstil, in seiner sehr ausgeprägten, sehr, sehr feine Ausdrucksweise. Der Thoreau ist quite a rebel in the sense, dass er stellt sich gegen die Gesellschaft und auch in den Sinn von wie er schreibt, in einer sehr vereinfachten Englisch, der eigentlich sehr entspricht die amerikanische Mentalität. Sehr hands-on, sehr praktisch. Und der Whitman ist etwas, der quasi nicht wirklich zuordnenbar ist. Walt Whitman ist eine Ausnahmeerscheinung in der Art, wie er schreibt, in sein Leben, in der Hergang seines Lebens, in seinem Werdegang, ist er eine, richtig eine Ausnahmeerscheinung. Ich habe schon den Satz gehört, Amerika sei eine Erfindung der europäischen Linken des 18. Jahrhunderts. Das bezieht sich unter anderem auf die Französische Revolution. Und auf entsprechende Inhalte in der amerikanischen Verfassung. Natürlich. Also was die Geschichte von Amerika betrifft, es ist eindeutig, also nach Napoleon, dann der Französischen Revolution. Actually, die Französische Revolution kam danach. Der Disput, wie jeder weiß, war eine Steuerdisput, der eigentlich die Amerika überzeugt hat letztendlich, dass er sich trennen muss von Großbritannien. Eine Steuergeschichte, ein Gefühl, dass man würde unfair behandelt und auch den Selbstvertrauen, sich dagegen zu wehren. Also ursprünglich hat es sehr einfache Gründe, finde ich. Und ich glaube, man kann nicht viel mehr dazu einlesen. Nur, wie? Da gab es, sobald man beschlossen hat, sich zu wehren gegen das britische Imperium, war sehr schnell die Frage da, wie? Welche Form nimmt die neue Amerika an? Und da kommt es jetzt zu Vorschein, die Philosophie, eventuell die europäische Linken, von einer Demokratie. Und ich würde sagen, wohl abstammend von der Napoleon-Zeit. Das hat mit der französischen Unterstützung auch natürlich zu tun gehabt. Nur die Französen waren in dieser Zeit nicht eine Demokratie, sondern eine Monarchie. Und es war der französische Monarch und eigentlich die höhere Gesellschaft, die Amerikaner unterstützte, bekannterweise, wie Ben Franklin viel Zeit in Paris gebraucht hat, in Versailles. So, natürlich ist dieser Gedankengang, aber es war ein neues Experiment. Es ist beeinflusst, ganz sicher, von der europäischen Linken, aber bitte, die Constitution of America, the Declaration of Independence, die sind Sachen, ich würde sagen, fast eine weitere Entwicklung von diesen ersten Ansätzen aus Europa. Aber wie schnell das ändern kann, ist auch interessant. Ich möchte nur dazu fügen, ja, dass nur ein paar Jahre später, nachdem wir uns getrennt haben von Großbritannien, kam die Französische Revolution. Und da war ein großer Kampf in Amerika, wen unterstützen wir jetzt eigentlich? Da war ein Krieg gegen Briten und Frankreich. Und dieses Krieg war nach der Revolution. So, es waren eigentlich Demokraten, die Herrschaft in Frankreich an sich gerissen hat. Und dann war ein Krieg zwischen England und Frankreich. In Amerika musste natürlich Seiten nehmen. Auf welche Seite stellen wir uns denn? Auf Seite der Monarchie in England, wo wir gerade uns vor 30 Jahren, glaube ich, entfernt haben. Oder auf Seiten der jungen Demokratie in Frankreich, die quasi eine Art Spiegelbild von der amerikanischen war. Im Endeffekt haben wir uns für die Engländer entschlossen, aber es war zum Beispiel in Amerika der Jefferson sehr auf die Seiten der Franzosen und einen Hamilton sehr auf Seiten der Engländer. Dieser konservative Blick von Hamilton kommen, der Liberale von Jefferson. Also offensichtlich ist das ein sehr aufwendiges Thema zum Aufspalten, aber ich würde sagen, zusammengefasst, das ist ein bisschen weit hergeholt zu sagen, dass das, obwohl es sicher beeinflusst war, eine Weiterentwicklung, eine europäische Gedanke. Es ist eindeutig homegrown. Du schreibst selber, beschäftigst dich mit Literatur und bist auch beteiligt an einem Literaturprojekt. Ich bin Mitglied der Vienna Writers Group. Das ist eine Schriftstellergruppe, die seit 2 Jahren in Existenz ist hier in Wien. Wir haben um die 10 Mitglieder teilweise schon publiziert und wir arbeiten mit englischsprachigen Schriftstellern in Wien, die Arbeit zu entwickeln, weiterentwickeln und eventuell dann zu publizieren. Und wir helfen, also die Gruppe hilft in diesem ganzen Prozess von Kreation von Texten bis hin zum Publizierung. Das ist ein Projekt, das aber in Wien verortet ist, nicht über das World Wide Web zum Beispiel. Es ist ein reiner Wiener Projekt. Also die Group ist nur für Mann mit Wohnsitz in Wien. beziehungsweise Österreich könnte man ausdehnen, aber eindeutig in dieser Region. World Wide Web, ja, natürlich haben wir eine Website, aber unsere Gruppe ist eigentlich nur für englischsprachige Schriftsteller, die in Österreich leben. Ist das so definiert oder hat sich das so ergeben? Ein bisschen von beides, nicht wahr? Weil der Bedarf hat sich ergeben und ein paar haben sich zusammengetan und damit ist es entstanden. Und nach 2 Jahren informeller Bestehen dieser Gruppe wagen wir jetzt den Schritt, ein ernsthafter Verein zu werden. Aber wenn jetzt zum Beispiel Hausnummer ein englischsprachiger Schriftsteller oder Schriftstellerin in Tschechien sich dafür interessieren würde, würde dem nicht die Tür weisen oder ihr? Ich glaube, so genau darf man Sachen im Leben nicht sehen. Natürlich wär ein Interesse aus der näheren Umgebung. Also wir würden uns nicht aber unbedingt für eine amerikanische in Amerika lebend interessieren. Das ist zu weit. Es wäre wichtig, dass man physisch da sein kann. Ein sehr wichtiger Aspekt der Gruppe, denn überhaupt der wichtigste, ist der Austausch. Wenn man laut liest einen Text, das man geschrieben hat zu einer Gruppe von Menschen, ist es ein anderes Erlebnis. Man hört, wie es gesprochen wird, und man sieht auch unmittelbar, wie es ankommt. Das bedeutet, dass man physisch da sein. Also sogar ein Mitglied in Graz oder in Tirol wäre praktisch undenkbar. Praktisch undenkbar. Theoretisch machbar, aber praktisch undenkbar, weil man musste physisch in Wien zu den Meetings kommen. Wie oft trefft ihr euch da? Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat als ganze Gruppe. Ansonsten arbeiten wir in Focus Groups für verschiedene Sachen. Zum Beispiel, ich schreibe im Moment einen Novel, eigentlich eine Geschichte über meine Motorradreise durch Afrika in 85 und 86. Und die Gruppe ist eine Riesenhilfe mit diesem objektiven Blick. Natürlich, es ist mein erstes Buch und es ist sehr wichtig, dass man eine aktiven Feedback bekommt. Ansonsten weiß man nicht, ob man auf einem Holzweg ist oder ob es passt, eh im Großen und Ganzen. Bis jetzt habe ich in etwa 300 Seiten geschrieben. Es ist sehr schwierig, die Objektivität zu bewahren. Das zweite Projekt ist eine Rockband. Ah ja, Freigang. Unsere Punkband ist eine von meinen Lieblingsbeschäftigungen, kann ich sagen. Ja, ich schreibe die Texte für Freigang und die anderen Mitglieder der Musik. Das ist eine Art synergetische Beziehung. Wir sind alle etwas älter, um die 50, und haben einen großen Spaß mit unserer Musik. Für mich ist es ein sehr wichtiger Channel für meine politischen Ansichten, weil ich halte es für sehr wichtig, dass eine gewisse Power mitkommt mit politischen Ansichten. Wie einen Emerson, die Ansichten so zu schreiben und langen und musikalischen Prose, ist für mich nicht unbedingt den Weg in den Herzen von die allgemeinen Leute. Es ist natürlich etwas für Akademiker, so einen ausgesprochene, anspruchsvolle Prose. So, Politik hat eine Rolle da drinnen. Und unsere Politik eigentlich beruht darauf, nicht? Auf die Schriftsteller, die Zeit genommen hat und diese Jahrhundertwerke geschrieben hat, oder? Eine Emerson hat sicher sehr viel zu tun mit unserer Gesetzesumgebung und wie wir sehen Sachen auf dieser akademischen, wie die Sachen wiedergegeben wird. But Punk hat die Möglichkeit, durch den ganzen Schatz durchzuschneiden und einfach auf den Punkt zu kommen. So kann man politische Ansichten sehr knapp und prägnant formulieren und das mit einer gewissen Power direkt die Zuhörer erreichen. Also eher Down to Earth, wie von Walt Whitman vorgezeigt. Like I said, Walt Whitman ist eine Ausnahmeerscheinung. Also ja, ich würde mich eher mit einem Johnny Rotten vergleichen als einem Walt Whitman, vor allem was die Musik betrifft, weil es ist nicht die Erscheinung von Johnny Rotten, der mich beeindruckt. Aber seine Texte sind doch sehr zeitrelevant, sehr, sehr direkt und sehr politisch und gehen Unrecht zugrunde. Und leider so die Sex Pistols und der ganze Drum und Dran hat zu Modeerscheinungen und alles Mögliche geführt. Aber für mich ist Punk